Im Sommer 1933 wird diese deutsche Werbung im Rundfunk gesendet. Was heute wie eine überzogene Parodie wirkt, ist damals schauriger Alltag. Eine Wirklichkeit, in der diese Art von Reklame entweder eine plumpe Anbiederung an die neuen braunen Machthaber bedeutet oder, und das ist auch nicht gerade tröstlich, mit solcher Produktwerbung eine ehrliche Begeisterung für die neue, tausendjährige teutonische Ära zum Ausdruck gebracht werden soll.